Deutschlandfunk, Studiozeit. Gleichzeitig mit den Vorbereitungen für die Bühne hat das Duo Helgard Haug und Daniel Wetzel von Rimini Protokoll die Konzeption ihres Hörspiels erarbeitet. Heute Abend ist Premiere. Karl Marx, das Kapital, erster Band. Ein Hörspiel von Helgard Haug und Daniel Wetzel, Rimini Protokoll. Gut, läuft, ja. Ein großer Lederkoffer mit Klettverschluss. Und darin befinden sich zwei ziemlich dicke Blindenschriftbücher vom Band 1. Alleine dieser erste Band hat 13 Sonne Schwarten. Die kommen also dann in diesen handlichen Koffern. Da steht der Flur dann voll. Und wenn Sie sich sowas kaufen und das direkt ins, ich kann mich erinnern, der erste große Duden, den es in Blindenschrift gab, 22 so eine Geräte, da haben die das Regal gleich mitverkauft. So, und was wollen Sie jetzt von mir hören? Alles. Alles. Alles. Fangen wir an. Erstens, hier steht gar nicht so wahnsinnig viel. Ein Gebilde aus drei Symbolen. Das erste ist ein ER, sind im selben Feld Punkte, die untereinander stehen, also die Punkte 1, 2, 4, 5 und 6. Das nächste ist quasi das Umgekehrte davon, Punkte 2, 3, 4, 5, 6, ST und dann nochmal ER, erster. Dann kommt ein Wort, da kann man nicht viel kürzen. Das Einzige, was hier gekürzt ist, ist SCH. Jetzt klingelt's. Ach, das ist sicher auch Herr Kuczynski. Ansonsten ist das, sind das jeder Buchstabe einzeln, A, B, SCH-Zeichen, ja? NITT. Abschnitt. Hallo. Darunter steht dann Ware und Geld. Wobei das erste Wort schon wieder nur aus drei Zeichen besteht. AR kann man kürzen. Das Wort und desgleichen ist nur ein U. Und Geld besteht auch nur aus drei Zeichen. Man spart ja ein bisschen. Darunter steht Kapitel 1. Erstes Kapitel. Und darunter dann die Überschrift. Die Ware. Aha, ja. Die Ware. Mhm. Und dann geht's weiter. Das Kapital als Hörbuch. Mit noch einer Überschrift. Als erstens Hörbuch. Die zwei Faktoren der Ware. Der Reichtum der Gesellschaft. Gebrauchswert und Wert. In Klammern Wertsubstanz, Wertgröße. In denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint zunächst als ungeheure Warensammlung. Das Ganze unterpunktet, um anzuzeigen, dass das jetzt also nächste Kategorie ist. Und dann geht der Text los. Der Reichtum der Gesellschaft, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Anmerkung 1. Das erspare ich mir jetzt. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Herr Kuczynski sagt, unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Christian Spremberg ist von Geburt an blind. Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand. Ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse in irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie zum Beispiel dem Magen oder der Fantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Aus Hand und Mund. Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, also das Tasten, ob unmittelbar als Lebensmittel, das heißt als Gegenstand des Genusses, und das Sprechen, oder auf einem Umweg als Produktionsmittel. Jedes nützliche Ding wie Eisen, Papier und so weiter ist unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Wenn man dieses Buch lesen will. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften, braucht man ein Jahr und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. So, und wir haben aber diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche Tat. Ja, also ich meine, so die Findung gesellschaftlicher Masse. Wir lesen für die Quantität. Ja, das Problem ist jetzt, heißt das Masse oder Maße? Da muss man ein bisschen weiterlesen. Ich sag mal Masse. Ja, also das muss ich jetzt mal ganz kurz. Thomas Kuczynski. Statistiker. Durch. Denkt nach. Denkt nach. Denkt nach. Ja, ich müsste alle 4 Sekunden die Seite wechseln. Das heißt, alle 8 Sekunden umblättern. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Nicht, weil man hat ja zwei Seiten. So, und diesen 8-Sekunden-Rhythmus, den kann man ja dann mit 6, Percussion 7, einbringen. 8. Pro Zeile 2, hätten wir dann 3, 4, eine Zehntelsekunde. 5. Oha. 7. So schnell kann nicht mal ich das lesen. Pro Zeile eine Zehntelsekunde. Frau, Ja, wie? Lolette. Eins. Frau Lolette sagt. Um was geht es überhaupt? Ich verstehe nur Bahnhöfe. Marx Kapital Band 1 als Hörspiel in 54 Minuten zu bringen, ist eine völlig verrückte Idee. Warum ist die Idee so verrückt? Das Kapital ist ein wissenschaftliches Werk. Es hat 750 Seiten. Wie soll ich 750 Seiten herüberbringen in 54 Minuten? Natürlich, ich kann das Kapital durchblättern. Nicht alle 8 Sekunden muss ich umblättern, weil ich habe nur 4 Sekunden Zeit pro Seite. Oder ich kann ja auch mal eine Zeile lesen. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert, aber dieser, ja, wenn man es halbiert quasi. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert, aber dieser. Wenn man es viertelt, geht es vielleicht auch noch. Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert, aber dieser. Aber auf eine Zehntelsekunde, das ist weg. Da ist gar nichts mehr da. Es ist ein innerer, unauflösbarer Widerspruch in dieses Projekt eingeschlossen. Karl Marx, das Kapital Band 1, ist ein Hörspiel und ist wieder keins. Es will dieses Buch zum Gegenstand haben und kann mit diesem Vorhaben nicht gelingen. Das Hörspiel findet statt und findet nicht statt. Achtung, der Atlas läuft, offene Bühne, der Atlas läuft. Die Beleuchtung bitte Stellwerk besetzen, Ton bitte. Im Vorwort Michael Heinrich zu diesem ersten Band, Mathematiker und Politologe, schreibt er ja, die Gestalten von Grundeigentümer und Kapitalist stehen bei mir keineswegs in rosigem Licht, aber die Personen sind nur Charaktermaske. Genau. Also in welcher Charaktermaske ich... Ja. Charaktermaske... Charaktermasken ich oder... Ich gucke mal, wo das bei Marx steht. Personifikation ökonomischer Kategorien. Wenn ich Warenbesitzer bin, meine Ware zu Markte trage, dann muss ich mich der Logik der Waren entsprechend verhalten. Wenn ich Kapitalist bin und bleiben will, muss ich mich der Logik des Kapitals entsprechend verhalten. Natürlich, niemand kann mich hindern, auszusteigen, aber dann bin ich auch kein Kapitalist mehr. Charaktermaske. Also in welcher Charaktermaske ich... Ja. Jetzt? Ja. Was ich jetzt, ich soll sagen, was ich für eine Charaktermaske jetzt aufhabe... Ja. Anlageberater. Da habe ich die Nase voll mit solchen Kameraden. Ja, und ich habe also sehr viel Geld damit verdient. Ich habe also eine Firma besessen, die heißt Nordanalyse. Und ich habe in Hamburg ungefähr 200 Millionen eingesammelt. Mhm. Und dieses gesammelte Geld habe ich ausgegeben, um es, also für Luxus. Und ich hatte eine große Freude darin, Leuten, also so einfachen Millionären, vorzuspiegeln, ich sei ein Milliardär. Und wenn man nämlich ein Milliardär ist, dann kommen die ganzen einfachen Millionäre und sagen, ach bitte, bitte, dürfen wir noch etwas Geld anlegen? Und ich habe Faktor 13 versprochen. Faktor 13. Heißt, ich bekomme 100.000, ich gebe 1,3 wieder raus. Natürlich nicht sofort. Man muss warten. Solche ja. Spitzbuben, das ist ja interessant, dass man so mal sieht. Mhm. Meine besten Kunden, das waren sogenannte Söhne, also Leute, die von Hause aus schon ganz viel geerbt hatten und die dachten, mein Vater war ja blöd genug, dass er für seine Millionen noch gearbeitet hat. Ich gehe einfach zum Anlageberater und dann mache ich das 13-fache ohne Arbeit. Mhm. Mhm. Und die Vorstellung hat begonnen, die Vorstellung läuft. Kapitel 2, der Austauschprozess. Also wir stehen jetzt hier auf der Hinterbühne im Schauspielhaus Zürich und gerade läuft unser Stück Karl Marx Kapital Band 1 sowjetische Truppen Riga. Und neben mir steht Jochen Noth. Herr Noth, was passiert denn jetzt gerade auf der Bühne? Auf der Bühne erzählt gerade Talivaldis Markiewicz seine Geschichte und es übersetzt Franziska Zwerg, eine russische Übersetzerin. Setzte sich meine Mutter eines Tages in den ihr angebotenen komfortablen Waggon und machte sich auf den Weg Richtung sowjetischer Zone. Aber was ist denn das für eine Geschichte? Die Geschichte ist, wie er als Kind in einem Viehwaggon in die Sowjetunion transportiert wurde, zusammen mit seiner Mutter. und dort fast gestorben wäre, weil es nichts zu essen und nichts zu trinken gab. Und wie sich herausstellte, hatte der Zug an dem Bahnsteig einer kleinen polnischen Ortschaft gehalten. Die Polen dort auf dem Bahnsteig tauschten und verkauften ihre Waren an die Durchreisenden. Meine Mutter stand mit mir auf dem Arm an der geöffneten Waggontür und bat um Hilfe. Dies bemerkte eine der polnischen Frauen. Sie trat auf die geöffnete Waggontür zu und sagte zu meiner Mutter: Gib mir den Jungen. Wie bewerte ich mich selber? Meine Mutter sagte nein. Sag, ich bin gut. Sag, ich bin schlecht. Sag, ich bin Mittelmaß. Sie sagte zu ihr: Versteh doch, wenn der Junge bei dir bleibt, wird er unterwegs sterben. Wie bewertet man dich? Aber wenn du mir gibst, dann habe ich eine Chance, ihn wieder aufzupäppeln. Auf meine Arbeit bezogen. Wenn ich sage, ich bin super, ich bin der Beste, dann sagt man mir: Tut mir leid, Sie sind überqualifiziert, Sie sind hier falsch. Na gut, wenn du ihn nicht so abgeben willst, dann kaufe ich ihn dir eben ab. Sag ich, ich bin Mittelmaß, dann sagt er, nee, das können wir, also, da müssen wir noch dran arbeiten. Sag ich, ja, so. Ich gebe dir zwei Laib Brot für ihn. Ich bin auf der Schiene aller anderen und sagt er, sie sind hier falsch, sie können das nicht leisten, was wir verlangen. Meine Mutter sagte nein. So, wie bewerten Sie sich selber? Daraufhin sagte die Polin: Na gut, dann gebe ich dir eben ein Kilo Butter, aber verkauf mir den Jungen. Sie sind jetzt, wie hier beschrieben, in einer großen Firma. Stehen an der Maschine und sollen täglich so und so viele tausend Teile produzieren. Und Sie meinen, Sie schaffen das nicht oder Sie schaffen vielleicht sogar mehr. So, dann kommt Ihr Chef und sagt irgendwann mal: Jetzt gehen Sie mal hin. Als meine Mutter wieder ablehnte, sagte die Polin: Schau, ich habe sehr viel Milch dabei. Nimm sie. Ja, und stellen Sie mal vor, Sie schaffen das nicht. Aber verkauf mir den Jungen. So, und dann gibt es welche, die kehren sich selber raus. Meine Mutter sagte wieder nein. Daraufhin sagte die Polin: Na gut, dann nimm eben alles, was ich dabei habe. Aber verkauf ihn mir. Als meine Mutter wieder ablehnte, wollte die Polin schon gehen, blieb aber plötzlich stehen, drehte sich um, kam zum Waggon zurück und gab meiner Mutter einfach so alles, was sie dabei hatte. Ich habe von dieser Geschichte erst vor einem Jahr erfahren. Und ich fragte meine Mutter: Warum hast du mir das ein Leben lang verschwiegen? Sie antwortete mir, dass sie Angst gehabt hatte, zuzugeben, dass es wirklich einen Moment gab, in dem sie im Zweifel war, ob sie mich vielleicht besser weggeben sollte, um mir das Leben zu retten. Und so musste ich in meinem Leben einmal Ware sein. Und jetzt möchte ich einem Wunsch nachkommen, der hier schon hörbar wurde. Er wurde in Japan produziert von Kiyo Sakamoto. Und der Titel ist Sukiyaki, Mahlzeit. Erschien auf einer deutschen Elektrola des Jahres 63. Also richtige Weltmarktproduktion. Genau so ist es. Wie sind Sie denn zum Band 1 des Kapitals gekommen? Ich bin dazu gekommen, indem das bei mir zu Hause in meinem Elternhaus im Arbeitszimmer meines Vaters stand. Er war also eine Zeit lang in seinem Leben Dozent für Marxismus, Leninismus, ja, an der PH Potsdam. Und da stand Marx alle Bände und Lenin alle Bände und Stalin stand auch eine Zeit lang da, alle Bände, bis er dann in den Ofen gewandert ist, in einem sehr kalten Winter. Aber bin ich eigentlich mit aufgewachsen mit den Büchern. Aha. Welcher Winter war denn so kalt, dass man dem Stalin verheizen musste? Ich könnte mir vorstellen, es war kurz nach seinem Tod. Ja, nee, so früh nicht. Da war noch alles okay. Ich weiß nicht, 62 oder der Winter 63, genau. 62, ja, 63. Ja, da kann ich mich so dran erinnern. Da war also sehr viel Schnee, sehr viel Eis und wenig Heizmaterial. Und da hat dann der Vater entschieden, wenn also der Stalin nicht mehr anerkannt ist, dann machen wir uns wenigstens eine warme Hütte. Ich glaube, die kam erst im Mai raus, nach dem kalten Winter. Ich kenne das nicht. Es gab auch eine deutsche Fassung von den Blue Diamonds. Sum Soki Soki Yaki in Naga Nagasaki. War auch in Deutschland ein großer Erfolg. So. Herr Nord, wann müssen Sie jetzt auftreten? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nein, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. 1966 muss ich auf der Bühne stehen. Und weshalb müssen Sie bei 66 auftreten? Weil das sowohl für Tali Waldes wie für mich das Jahr war, wo wir zum ersten Mal gründlich das Kapital studiert haben. In Riga zwangsweise und ich freiwillig in Heidelberg. Michael Heinrich. Es wird über das Kapital geredet. Mathematiker und Politologe. Aber keiner hat es wirklich gelesen. Herr Kuczynski, was sagen wir zu dem? Na, der hat eine nette kleine Einführung gemacht in Marxens Kritik der politischen Ökonomie. Außerdem hat er ein dickes Buch über den Wert geschrieben. Oh ja. Kapitel 3, das Geld oder die Warenzirkulation. Das Geld oder die Warenzirkulation. Christian Spremberg? Christian Spremberg, also ich. Callcenter-Agent. Agent. Aha. Nun, hauptberuflich, also um wirklich jetzt über die Runden zu kommen, bin ich in einem Callcenter tätig. Aber nebenher habe ich dann auch noch das Beispiel der Akkumulation zu vertreten. Ich habe eine große Musiksammlung, die mich natürlich so im Laufe meines Lebens auch schon eine ganze Menge Kapital gekostet hat. Aber Geld. Jetzt natürlich, ja, Geld gekostet hat. Stimmt, natürlich Geld gekostet hat. Das Geld. Seien Sie mir gegrüßt, liebe Walsenfreunde. Aus der dann zum auch Zuhören und Mittanzen immer mal wieder Beispiele. Max Greger ertönen. Präsentiert Balsenmelodien. Ah, Herr Spremberg legt gerade was auf. Diese deutschen Elektroler haben ein ganz besonderes Merkmal, woran man sie eindeutig erkennt. Dort, wo das Etikett beginnt, da ist ein starker geriffelter Rand, den man, wenn man da versehentlich drankommt, auch hört. Es klingt ziemlich sommerlich, ne? Also irgendwie. Das ist das Merkmal, sodass man das also dann auch relativ schnell erkennen kann und ich diese Platten nicht mit Blindenschrift verunzieren muss. Zumal dann nicht, wenn ich sie später auch mal wieder abgeben möchte. Ja, einen gewissen Tauschwert haben sie eben auch. Zum Beispiel, das habe ich für eine LP vom Vico Toriani gekriegt. Es ist eine Tonpostkarte aus den 50er Jahren, sowas konnte man damals auch am Kiosk kaufen. Dieses hier, habe ich mir sagen lassen, zeigt auf der Vorderseite verschiedene Fahrzeuge. Und wenn wir das Ding jetzt zum Klingen bringen, erfordert immer etwas Fingerspitzengefühl. Ah ja, es kommt was, ist das schön. Ohne zu springen. Ja, das war jetzt also wirklich was für den Endverbraucher. Es gab natürlich auch solcherlei oder ähnliche Platten für den Verkäufer, so damit er weiß, wie er das dann verkaufen muss. Sowas hier zum Beispiel, das ist dann wieder ganz normale, feste Schallplatte. Da heißt es in der ersten Textzeile schon, wenn ein Kunde vor dir steht, das deutet also darauf hin, dass das Ding tatsächlich für den Verkäufer gedacht ist. Es geht hier um ein Produkt, das ich nicht kenne. Acella hieß diese Marke. Wir spielen diese Platte jetzt und während sie läuft, sehen Sie Jochen Noth hier in Aktion. Zum einen stellt er uns eine Flasche Marx-Wein aus dem Karl-Marx-Geburtshaus in Trier ins Regal. Und Sie sehen ihn ferner auf einen Teppich scheißen, während Rudi Dutschke spricht. Und Sie können ihn auch noch bei einer Geldverbrennung erleben. Aber zunächst lassen wir den Fetisch mal knistern. Schönes Geräusch. Liebe Hörer, wenn man das Stück sehen könnte, dann würden Sie jetzt sehen, wie Jochen Noth über die Bühne geht und gleichzeitig Frau Zwerg fragt: Herr Kuczynski, wie sähe denn das Warenhaus Ihrer Träume aus? Herr Kuczynski antwortet: Das wäre so organisiert wie das Kapital von Marx. Auf jedem Stockwerk ein detaillierter Plan, sodass man also genau weiß, dass links die Hosen hängen und rechts die Jacken, sodass, wenn man also eine Hose kaufen will, nicht nach rechts geht und dann vielleicht auch noch eine Jacke kauft, obwohl man gar keine braucht. Das würde im Kaufhaus meiner Träume nicht vor sich gehen. So, jetzt erzählt Frau Zwerg von einem Gewinnspiel, wo Kinder zwischen 8 und 10 Jahren, Kinder sollten einen Malwettbewerb machen und zur Belohnung durften sie eine Nacht in einem Warenhaus verbringen. Und jetzt fragt Frau Zwerg den Herrn Kuczynski. Und wenn Sie gewonnen hätten im Malwettbewerb, wie hätten Sie dann die Nacht im Warenhaus verbracht? Ich würde mich erst mal mit Marx konsultieren. Natürlich mit dem Kapitalband 1, Seite 42. Bitte, Herr Spremberg. Danke. Betrachten wir nun das Residuum, den Rest der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übrig geblieben, als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Galerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit. Und diese gespenstische Gegenständlichkeit, die würde ich mir die ganze Nacht ansehen, 7 Stockwerke hoch. Und Jochen Noth steht da und, achso, das geht alles so schnell, ich komme jetzt immer durcheinander, ich kann das gar nicht so schnell kommentieren, wie hier jetzt... Kapitel 4, wie sich das hier alles verändert. Verwandlung von Geld in Kapital. Verwandlung von Geld in Kapital. 7, 8. Kapitel 5. Ich gucke mir das mal an, das gibt's ja sicherlich auch im Internet. Arbeitsprozess und Verwertungsprozess. Arbeitsprozess und Verwertungsprozess. So sagt. Ich habe im Vorfeld zu dieser Sache mir das im Internet so ein bisschen ausgedruckt. Jetzt das ganze Kapital lesen, das habe ich also weder Lust noch Zeit noch irgendwie Interesse. Aber ich bin dann so ein Typ, der sich Inhaltsverzeichnisse oder Vorwörter dann schon mal gerne durchliest, um so das Gefühl zu haben, ich habe ein bisschen Ahnung davon. Hab sie gelesen und hab auch für mich jetzt gesagt, gut, habe ich verstanden, aber könnte das nicht wiedergeben. Oder jedenfalls habe ich das Gefühl, ich kann es nicht so wiedergeben, dass der Nächste das versteht. Oder man kann darüber diskutieren und sprechen, aber nicht handfest. Der puritanische Kaufmann suchte sich in seinem unbewussten Schuldgefühl durch Erfüllung seiner Berufsaufgaben der Liebe und Gnade Gottes zu versichern. Punkt. Jetzt sehe ich gerade, wie der kapitalistische Geschäftsmann Jochen Noth profitlustig und unternehmungsgierig der scheißt auf einen Teppich strebt durch seine Arbeit nach Kapitalbesitz, nach Geld. Klammer auf. Rudi Dutschke erläutert, was das Geld und der Hortungstrieb mit dem Scheißen zu tun hat. Warum das eine anale Zwangshandlung ist. Klammer zu. Was psychoanalytisch nur ein regressiv erniedrigtes, anales Symbol für Liebe darstellt, Komma. Das soziologisch nur die verdinglichte Erscheinungsweise des Kapitals, Komma. Der kapitalistisch vermittelten Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln ausdrückt. Herr Magiewicz fragt, who the fuck is Rudi Dutschke? Und wie heißt Bargeld auf Englisch? Cash. Hier ist er, Johnny Cash. Also liebe Hörerinnen und Hörer, nun erheben Sie sich mal aus Ihrem Sessel und gehen Sie zu Ihrem Regal, da werden Sie höchstwahrscheinlich auch den Band 1 des Kapitals finden. Vielleicht wäre es ganz nett, das Kapital mal in die Hand zu nehmen. Suchen Sie mal danach, ich bin ziemlich sicher, Sie haben ihn. Kapitel 6, konstantes Kapital und variables Kapital. Konstantes Kapital und variables Kapital. Gucken Sie am besten unter dem Buchstaben M in der Abteilung Philosophen. Da könnte zum Beispiel in der Nähe stehen auch Machiavelli oder Marcuse. Es kann natürlich auch sein, dass jemand eine Abteilung hat Geld und Wirtschaft. Und vielleicht ist es auch das einzige Buch, was Sie zu diesem Thema haben. Ja, oder man hat eine ganze Abteilung, Marx. Wo steht bei Ihnen Band 1? Band 1 des Kapitals. Jawohl. Bei mir nimmt das etwa 1,5 Meter ein. Nämlich die ganzen verschiedenen Ausgaben, die ich von Band 1 des Kapitals habe. Hinter meinem Schreibtisch ist ein Regal und da ist von der obersten Reihe abgesehen überhaupt nur Marx, Engels und über die beiden Herrschaften. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit. Also vielleicht stehen Sie auf und. In 5 Minuten melde ich mich dann. That night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free for all. Well, the one on the right was on the bottom and the one in the middle was on the top and the one on the left had a broken arm and the guy on his rear said, oh dear. 1966. Jetzt ist Herr Noth dran. Iju Liu Liu Nian, Wo Zi Yan, Zai Heidebau, Schwächele I Nian, Karl Marx de Zimmen Lun, In Wien, Wo Nisho Zanjale SDS, De Iju Shehoi Jui, Shechen Hui. Ich gehe mal davon aus, dass nicht alle alles verstanden haben, was Herr Noth Ihnen gerade gesagt hat. Das war nämlich in chinesischer Sprache, aber er hat es mir vorher verraten. Er sagte, 1966 studierte ich in einer Studiengruppe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS in Heidelberg freiwillig ein Jahr lang den ersten Band des Kapitals von Karl Marx. Stimmt. Kapitel 7, die Rate des Mehrwerts. Die Rate des Mehrwerts. Also, mein Name ist Thomas Kuczynski. Für das Finanzamt bin ich freier Publizist. Da kommt auch ab und an mal ein bisschen Geld. Aber meine eigentliche Arbeit, für die ich kein Geld kriege, das ist eine neue Edition von Kapital Band 1. Und damit verbringe ich meinen Tag. Und ganz freiwillig. Und ganz freiwillig, ja. Ja, ja. Ja, und was machen Sie? Ich mache also was völlig anderes. Ich arbeite als Prostituierte. Durch eine Krankheit war ich irgendwie ein bisschen verhindert, sexuell zu Potte zu kommen, wie man so schön sagt. Und das hat eigentlich erst dann geklappt, als ich 49 war. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt klappt es endlich und nun wollen wir mal sehen, ob ich das Nützliche mit dem Angenehm verbinden kann. Ja, ja. Aha. Und davon können Sie leben? Davon kann man leben. Nicht so, wie man sich das landläufig immer vorstellt. Aber ich komme rum. 1968, Doppelpunkt. 1968, da hatte ich das Studium beendet und fing an als Assistent. Und ich hatte das unerhörte Glück, dass bei mir im Institut keine Unterschriftensammlung zum Anmarsch in der Tschechoslowakei stattfand, sodass ich mich dazu nicht weiter äußern musste. 1968, Jürgen Haxen sagt. Naja, der Haxen, der war gerade mal acht Jahre alt. Doch, der hat aber auch da was Interessantes erlebt, was er mir erzählt hat. Jürgen Haxen sagt. Also ich hatte da eine kleine Matchbox-Sammlung. Und weil mein Vater mir immer Matchbox-Autos gekauft hat, war ich derjenige in der ganzen Klasse mit den meisten Matchbox-Autos. Und da ich aber natürlicherweise kaum Freunde hatte, konnte ich mir immer nur Freunde kaufen, indem ich sagte, willst du ein bisschen mit mir Matchbox-Auto spielen? Und es gab dann auch etliche Freunde und es war nur immerhin hinterher so, dass sie wollten, dass ich ihnen diese Autos gebe. Und ich habe das aus lauter Gutmütigkeit und um ihre Liebe nicht zu verlieren auch gemacht. Ich habe ihnen immer die Autos gegeben. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ich wahnsinnige Autoschulden hatte. Ja, und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr liefern. Und ich war dann aber froh, dass die Schule wechselte und ich mit diesen Jungs gar nichts mehr zu tun hatte. Kapitel 8, der Arbeitstag. Meine Arbeitszeit ist so lang wie mein Handy an ist, ist von morgens um 9 bis abends um 9. Manchmal lasse ich es auch bis um 10 oder bis um 11 an. Immer mit der Option, dass vielleicht doch noch jemand anruft und sich für den nächsten Tag anmeldet oder so. Das heißt natürlich, die Zeit, wo das Handy an ist, bin ich in Bereitschaft. Kapitel 9, Rate und Masse des Mehrwerts. Rate und Masse des Mehrwerts. Man kann auch diesen ersten Band erst dann verstehen, wenn man am Ende vom dritten Band angekommen ist. 1969. Ach, 69 kommt jetzt erst noch. In diesem Jahr brachte die Firma 4711 eine Werbeschallplatte heraus. Und da muss wohl jemand gutes Buch vorher gelesen haben und den Titel da ein bisschen abgeschrieben. Das heißt nämlich Jacaranda, der Duft, der aus der Sonne kam. Dazu erzählt Ihnen Jochen Noth auf Chinesisch, 1969 war ich, also er, zum ersten Mal in Haft. Wir hatten eine Veranstaltung in der Heidelberger Stadthalle. Heidelberger Studenten singen und tanzen für Heidelberg. Ich sage das deswegen so deutlich, weil Sie es vielleicht dann raushören werden. Also diese Veranstaltung gestört und sie als imperialistische und kolonialistische Veranstaltung gebrandmarkt. Hier kommt jetzt das Jahr 1971. Ja, das fängt mit Herrn Mankiewicz an. In diesem Jahr drehte ich meinen ersten Film. Ich sollte mit diesem Film demonstrieren, wie schön das Leben in einer Kolchose ist. Er sollte einen Propagandafilm drehen. Interessanterweise war es in der Kolchose, in der ich drehte, aber wirklich ganz schön. Die Übersetzerin Franziska Zwerg sagt, 1971 wurde ich zweijährig im Kaufhaus Fix auf der Schönhauser Allee in Ost-Berlin gestohlen, als meine Mutter gerade dabei war, Schaschlikspieße abzuzählen und einen Moment nicht auf mich aufpasste. Sie sind Ihrer Mutter hoffentlich nicht gestohlen geblieben. Nein, nach ein paar Stunden hat mich irgendeine Frau an der Kasse abgegeben. 1973. Ich finde das Register. Gibt es überhaupt ein Register? Noch in Not. China. Unternehmensberater. Ja gut, so kann er sich natürlich auch nennen. Ich war 1973 Sekretär der Bezirksleitung Heidelberg des Kommunistischen Bundes Westdeutschland KBW und Mitglied des Zentralen Komitees des Kommunistischen Bundes Westdeutschland KBW. 1973 habe ich ein zweiwöchiges Praktikum gemacht bei Böhler, einem Stahlgroßhandel und einem der größten Zulieferer in der Rüstungsindustrie. Ah ja, ja, deshalb sitzt ihr hier alle. Gut, okay. Anschließend sollte ich noch ein zweiwöchiges Praktikum machen im Kaufhof. Ist aber schief gegangen. Nach einem Tag hat man mich nach Hause geschickt, weil als Verkäufer eigne ich mich halt nicht. 1974 eine Lehre jetzt begonnen als Elektriker. Von 1974 die Rede. Heute als Elektroniker tätig und bin für die Wartung, Programmierung und Reparatur von Informationssystemen zuständig. Herr Warnholz ist ein austherapierter Ex-Spieler. Ich verdiene 19,83 Euro die Stunde. Jetzt Leiter einer Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige. Bis vor 10 Jahren war ich als Gewerkschafter tätig. Ich habe ca. 6 Streiks und 6 Tarifverhandlungen. Ach, und jetzt sagt er gerade, dass er ausgetreten ist, weil er den Spruch nicht mehr hören konnte. Wir gehen aufeinander zu. Wir gehen aufeinander zu. Genau. Das Ergebnis der Verhandlungen stand schon vorher fest. Jeder Mensch sei käuflich. Jeder Mensch ist käuflich. Das ist meine Überzeugung. Herr Not sagt... Wie können Sie denn sowas sagen, Herr Warnholz? Wir haben doch gerade die Geschichte von der Mutter gehört, die ihr Kind nicht verkauft hat. Herr Warnholz entgegnet. Dann hat die Summe nicht gestimmt. Herr Not fragt. Und für welche Summe würden Sie sich kaufen lassen? Herr Warnholz erwidert. Für 500.000 Euro lasse ich 2 meiner Kollegen über die Wupper gehen. Oder besser gesagt, wegrationalisieren. Herr Not sagt. Wenn Sie das... täten in der Charaktermaske des Gewerkschafters, dann hätten Sie recht, dann wären Sie käuflich. Wenn Sie es tun in der Charaktermaske des Managers oder des Unternehmers, dann tun Sie nur Ihre Arbeit. Herr Warnholz sagt, ich ändere meine Charaktermaske. Scheiß auf den Gewerkschaftssekretär und werde Manager. 1975, das ist Jochen Not, hatte ich 8 Monate in einem Gefängnis in Baden-Württemberg verbracht. Wir hatten bei einem Besuch von McNamara, dem ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister im Vietnamkrieg, eine Demonstration veranstaltet und dabei versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Und das hat dazu geführt, dass einige von uns, darunter auch ich, für mehrere Monate ins Gefängnis gingen. Und während ich im Gefängnis saß und davor und danach, gab es zahlreiche weitere Verurteilungen gegen mich. Landfriedensbruch, Presserecht, alles mögliche, Beleidigung von Politikern und so weiter. Und es kam eine ganze Menge Monate an Haft zusammen, die ich hätte absitzen müssen. Bis er dann schließlich nach China emigrierte. Da habe ich zunächst mal 2 Jahre bei Radio Peking gearbeitet. Das ist so etwas wie Radio France International oder Deutsche Welle, ein Propagandasender also. Wir wohnten im Freundschaftshotel. Und dort? Als wir dort wohnten, war es ein Sammelpunkt von Überlebenden fast aller revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Angefangen vom Spanischen Bürgerkrieg. Ein Leutnant von Che Guevara war dort. Der Präsident der Kommunistischen Partei des Sudan. Ein baumlanger, schwarzer Mensch und starker Trinker, den traf man jeden Abend im Club. Das halbe ZK der KP Indonesiens, die wohnten bei uns im gleichen Compound. Kurzum, es war eine sehr, sehr spannende, interessante Zeit. Dennoch, die Auswirkungen dieses revolutionären Autoritarismus, den wir in Heidelberg nachgespielt hatten, auf das tägliche Leben der Menschen, auf das politische System, auf die Wirtschaft, führten dann doch dazu, dass ich mich von meinen maoistischen Überzeugungen langsam löste. Wollte dann auch ganz gerne wie nach Deutschland zurück, wo meine Familie lebt. Ich hatte aber ein Problem, ich hatte keinen Pass mehr. Ich war ein politischer Immigrant. Ich hätte schon nach Deutschland wieder zurück, aber dann wäre ich eben ziemlich lange in den Knast gegangen. Das Problem wurde schließlich gelöst mit Hilfe der deutschen Botschaft und einer Amnestie und ich konnte 1988 wieder nach Deutschland zurückkehren. Wunschkonzert. Es geht besser, besser, besser, immer besser, besser. Wollen wir es mal zusammen probieren? Mit 2 fangen wir an. Mit 2 fangen wir an. Wer will mitmachen will, hat sich eingeladen. Vorwärts im Kampf für die Rechte der Arbeiterklasse und des Volkes. Vorwärts im Kampf für den Sieg des Sozialismus. Hey, Genosse, was mit dir? So ein Schmarrn hat man lange nicht gehört. Ich wünsche mir aus der Plattensammlung von Hans Spremberg und die wackelt mit der Tasche, mit der Tasche. Fällt mir jetzt zu dem Thema ein. Und Gisela May, kennt ihr die? Könnte ich das vielleicht doch haben. Die Platte haben wir gehört. 85, warte mal. 89, da hatten wir einen Lautsprecher in der Küche und in allen Räumen. Und die Platte lief den ganzen Tag, weil ich die Stimme so schön fand von ihr. Und sie wackelt mit der Tasche, mit der Tasche, mit der Tasche, wenn sie... Allerdings, ganz tief, wenn sie strichen tut und ich steht an der Laterne abends um 5:30 oder was weiß ich, an der Laterne und wartet und... Technik der Hürde. Die Technik der Hürde. Ich behaupte, ach nee, 3 geht ja gar nicht, oder? Ich behaupte, 3% der Hörer haben jetzt tatsächlich in ihrem Bücherregal ein Buch gefunden, was blaufarben ist und wo das Kapital draufsteht. Er kann auch rotfarben sein. Ich kenne die Ausgabe. Die sehr schöne Parkland Edition. Oder schwarz. Ja, grün bestimmt. Nein, grün ist mir nicht bekannt, aber schwarz natürlich, die Ausgabe Ulstein. Der Buchgesellschaft Darmstadt. Nein, Ulstein ist Rot-Anthrazit. Nein. Doch, natürlich. Also, ich weiß ganz genau. Das ist der Ziegelstein. Es gibt eine Ulstein-Ausgabe, da ist eine schwarze Pappe drumherum, die so wirkt wie eine recycelte Pappe. Also, die wirkt wie ein Stück Teer von der Straße. Ja, deswegen ja Anthrazitfarben, genau. So, das, okay, wahrscheinlich reden wir von der gleichen Ausgabe. Ja, wir haben nur braun, das ist die Volksausgabe. Vor 1933, die waren entweder braun oder grau. In der DDR gab es eine Kinderzeitschrift mit dem Namen Frösi, das heißt so viel wie fröhlich sein und singen. Und aus dieser Zeitschrift stammt folgende Plattenbeilage. Carpe diem, Carpe diem, nutze den Tag. Der Tag gehört uns und wir werden ihn. Ach, was ich habe noch gar nicht erzählt, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Jürgen Haxen sagt: Ich habe nämlich tatsächlich dieses ganze Geld ausgegeben. Und zwar hatte ich eine große Villa in Hamburg, dann hatte ich eine Villa auf Ibiza, dann hatte ich eine ganze Lagerhalle, wo lauter Luxusautos drin standen, also so an die 100 Stück. Und ich hatte dann später ab dem Jahr 92 einen ständig startklaren Flieger am Hamburger Flughafen und Kapitel 10. Weltweit 3 Begriff des relativen Mehrwerts. Durchgebuchte Hotelsuiten. Carpe diem, nutze den Tag, der Tag gehört uns, der Tag gehört uns. Oh! Oh! Oh! Warum geht das? Sie ist hin. Und wir werden ihn nutzen. Es geht um die glückliche, bessere Welt. Heute kommt es drauf an, heute gilt es zu siegen. Ja, also bis ins Jahr 93 liefen meine Geschäfte ganz gut. Ich konnte auch alle Anleger, die vorzeitig aussteigen wollten, wieder auszahlen. Natürlich dann nicht zum 13-fachen, sondern zum einfachen, zweifachen oder dreifachen, was die Kassenlage gerade hergab. Aber dann kündigte sich Unheil an, in Gestalt einer Steuerprüfung. Und am Tage der Steuerprüfung dachte ich schon, jetzt ist es um mich geschehen. Aber ich hatte nicht mit der Gier des Finanzamts gerechnet. Dem ging es vor allen Dingen darum, bei mir steuerbares Einkommen zu identifizieren. Und so bekam ich einen Steuerbescheid über sage und schreibe 88 Millionen Mark. Kapitel 11, Kooperation. Mit diesem Papier konnte ich natürlich auch trefflich Geld verdienen. Etwa, wenn ich bei einem Gespräch mit einem Neukunden oder auch einem alten Kunden dieses Dokument auf meinem Schreibtisch liegen ließ und mich unter einem Vorwand mal eben aus dem Raum verabschiedete, dann konnte ich ziemlich sicher sein, dass mein Kunde lügen würde und sich anschließend in der reichen Hansestadt Hamburg das Gerücht herumspräche: Weißt du, was der Haxen an Steuern bezahlt? Und das war natürlich fantastisch für meine Bonität. Kapitel 12. Teilung der Arbeit und Manufaktur. Teilung der Arbeit und Manufaktur. Ja, aber der Apparat selber, ich sag Herr Warnholz, ob es nun der Arbeiter ist oder jegliche andere Person, er versucht, den Apparat zu beherrschen. Warnholz ist aber nicht nur Arbeiter, er hat in 12 Jahren 250.000 verspielt. Mhm. Und der Apparat ist so ausgelegt, dass man ihn nicht beherrschen kann. Mhm. Was mich am meisten an ihm überrascht hat, war, dass er von sich sagt, er hat eigentlich gar nicht gespielt, um zu gewinnen, sondern ich will mein Geld loswerden. Um zu verlieren. Daneben und Geld rein, klock, klock, klock, loslaufen. Das finden Sie also im Kapital hervorragend, wenn Sie es lesen können. Schlagen Sie es mal auf. Das ist ja das Problem. Blättern Sie mal Seite. Ich habe mich ja echt gesteigert von 16 auf Seite 27. Aber Seite 52. Wann war das? Wann hatte ich Nachtdienst? da war ich 3 Tage auf Nachtdienst, da nehme ich dann immer mit. Ich musste immer wieder auf Seite 1 anfangen. Seite 697. Jetzt mache ich mir Stichpunkte. Jo. Einfach mal so, aber es ist trotzdem enorm schwer. Also. Ja, ist es. Nochmal zurück, bitte. Schauen Sie mal auf Seite 391. Da muss ich aber meine Brille aufsetzen, ja, sonst sehe ich nämlich überhaupt nichts. Dieses wunderbare Zitat von John Stuart Mill. John Stuart Mill sagt, es ist fraglich, ob alle bisher gemachten mechanischen Erfindungen die Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens erleichtert haben. Das ist der erste Satz vom 13. Kapitel. Und diese wunderbar lakonische Antwort von Marx, solches ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten Maschinerie. So. Ich habe selber auch schon mal so einen Automaten von innen gesehen. Und Hochdruck. Angeblich sind es ja Bremsen, die Knöpfe. Man kann also den Apparat angeblich beeinflussen, ist aber überhaupt nicht möglich. 5, 10, 20. Der Apparat macht das, was er möchte. 50. 1, 2. Die erste Auszahlung. Die Auszahlung nicht einstecken. Den nächsten Automaten. Kapitel 14. Reinschmeißen. Absoluter und relativer Mehrwert. Ich möchte nicht gewinnen. Ich will spielen. Daneben, ja. Dummerweise hatte ich mich auch mit Geschäftsleuten vom Hamburger Kiez eingelassen. Und die wurden allmählich ungeduldig. Und so fand ich dann in meinem Garten im Jahre 1994 ein weißes Holzkreuz, auf dem geschrieben stand: Jürgen Haxen 1960 bis 1994. Und da wusste ich, jetzt ist es an der Zeit, Deutschland zu verlassen. Kapitel 15, Größenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwert. Kapitel 16, verschiedene Formeln für die Rate des Mehrwerts. Kapitel 17, Verwandlung von Wert der Arbeitskraft in Arbeitslohn. Kapitel 18, der Zeitlohn. Der Zeitlohn. Also, ich erinnere mich, dass ich, als ich die Formulierung gelesen habe, das Kapital verdampft alles Stehende und Ständige, dass ich zum ersten Mal gelacht habe. Aber diese aus dem Kommunistischen Manifest. Gut. Echt, wirklich? Ja. Oh, schlecht. Verdampft alles Stehende. Ich meine, dass das als Anmerkung irgendwo im Kapital auch steht. Irre ich mich denn da? Ja, der wird in einer Es wird Fußnote, zitiert, es wird doch zitiert. Ja, eben. Daran erinnere ich mich nämlich auch, an die Fußnote. Ja, es gibt unglaublich lustige Stellen. Und Sie hören im Hintergrund die Stimmen dieses Hörstücks beim Lachen. Also es kommt, das Lachen kommt aus dem Bauch, ne? Lachtraining. Die Luft kommt raus erstmal, ja? Also wenn man machen Sie einfach alle mal, machen wir einfach mal. Lachtraining durch einen Schauspieler. Man kann es auch ohne Ton machen, dann ist es einfach nur, dieses, kennt man auch, dieses kehlige Lachen. Ich finde auch dieses Zitat, was Sie da vortragen, wo die Prozentsteigerungen erwähnt werden. Langsam anfangen. Bei 300% stampft es alle menschlichen Gesetze mit dem Fuß oder so ähnlich. Ja. Ja, aber das ist in dem Falle nicht Marx. Nein. Sondern das ist ein Gewerkschafter, den Marx da etwas frei übersetzt hat. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20%. Ja, jetzt wird es anstrengend. Weiter. Es wird leben. 50% positiv waghalsig. Und vielleicht mal von oben versuchen, die höheren Töne. Genau so wie Sie hier. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300%. Und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. Ja, genau. Wenn man gar nicht mehr aufhören kann, dann verkrampft es. Dann. Und da können Sie lachen? Ich schmunzle. Ja. Kapitel 19, der Stücklohn. Kapitel 20, nationale Verschiedenheit der Arbeitslöhne. Ich ging also nach Südafrika. Ich konnte dort weiterhin repräsentativ leben, obwohl ich mich in einem internationalen Konkursverfahren befand. Kapitel 21, einfache Reproduktion. Dennoch half am Ende alles nichts. Und im Jahre 2002 wurde ich nach Deutschland ausgeliefert und erhielt schließlich 6 Jahre, 9 Monate. Kapitel 22, Verwandlung von Mehrwert in Kapital. Verwandlung von Mehrwert in Kapital. Kapitel 23. Wunschkonzert. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Ich wünsche mir aus der Plattensammlung von Hans Bremberg irgendwas von Elvis. Etwas Schönes, nicht so Wildes. So, wir lassen den Fetisch jetzt noch mal ganz gehörig knistern. Hören Sie jetzt einen Elvis-Titel auf Persisch. Ich grüße einen besonders treuen Fan, der sich mit Strümpfen gut auskennt und dessen Vorliebe getragene Strümpfe sind. Und er ist so freundlich und nett und schickt mir immer neue, sehr schöne Strümpfe und dafür die gebrauchten wieder zurück für ein kleines Geld noch dazu. Also ein sehr netter Mensch, den ich aber bloß einmal kennengelernt habe. Und den grüße ich halt und wünsche ihm, dass er mir bald wieder Strümpfe schickt. Also Lolette, ich muss Ihnen jetzt mal was gestehen. Ich bin gar nicht dieser Anlagebetrüger, als der ich mich eben ausgegeben habe. Ist nicht wahr. Der heißt in Wirklichkeit Haxen und ich habe seine Autobiografie geschrieben. Ich glaube das nicht. Naja, manche Leute sind Hochstapler und andere tun nur so. Aber das ist nicht okay, mich jetzt so zu verwirren, Ende der Vorstellung, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ende der Vorstellung. Ulf Mailänder. Herr Haxen kommentiert. Tritt ja den Beweis an, dass sich nicht nur Geld in Kapital verwandeln kann, sondern Kapital auch wieder rückwärts in Geld. Ulf Mailänder. Ulf Mailänder liest. Das Kapital, Band 1. Für dieses Buch hatte ich mir eine ganz besondere Behandlung ausgedacht. Ich habe es nämlich auf den Boden gelegt, mir einen großen goldenen Nagel besorgt und einen entsprechenden Hammer dazu. Und dann habe ich diesen vergoldeten Nagel durch das Buch hindurch getrieben und dann das Ganze an die Wand genagelt. Das schien mir ein passender, symbolischer Abschluss meines Kapitalstudiums zu sein. Und später dann, da habe ich mir dann das Kapital erneut antiquarisch besorgt. Liest. Ich wollte es einfach haben. Ah, ich hasse diesen Satz, weil es stimmt nicht. Es das ist doch ein peinlicher Satz. Wirklich, haben wollen. Was ist denn haben wollen? Es ist einfach scheiße, wenn man was haben will. Ja, das ist pervers. Wenn man was haben will, haben. Meine Güte, weil ich eine Bibliothek hatte und irgendwann dachte ich, in der Bibliothek stehen alle wichtigen Bücher und dazu gehört auch das Kapital. Aber dieses... Ulf Mailänder fasst zusammen. Ich wollte es einfach haben. Punkt. Nein! Ich wollte es nicht haben. Ich habe es einfach nur gekauft. Ja, dann sag das doch so. Lieber Hörer. Ja, haben Sie nun endlich das Buch gefunden? Wer es bis jetzt noch nicht gefunden hat, der wird es nie mehr finden. Ja, ja. Wir haben den Band in 54 Minuten durchwandert, sind jetzt auf der letzten Seite angelangt, beim letzten Satz. Was uns allein interessiert, ist das in der neuen Welt von der politischen Ökonomie der alten Welt entdeckte und laut proklamierte Geheimnis, kapitalistische Produktions- und Akkumulationsweise, also auch kapitalistisches Privateigentum, bedingen die Vernichtung des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigentums, das heißt die Expropriation des Arbeiters. Wobei ich sagen muss, dass dieser Satz natürlich... Man wird völlig irregeleitet. Man weiß überhaupt nicht, was die neue Welt ist und die alte Welt. Der hat keine Standalone-Qualität. Ja, er ist nicht sozusagen ein tragender Abschluss. In der ersten Auflage folgt da noch ein kleiner Abschnitt. Ja, ja. Ja. Und wo ist der geblieben, der Abschnitt? Nur den hat Marx bei der zweiten Auflage gestrichen. Der ist von ihm zum Tode verurteilt worden. Und das war ein Überleitungsabsatz zum zweiten Band des Kapitals. Und damit ist noch viel deutlicher, dass dieser letzte Satz eben kein letzter Satz ist. Mhm. Ja. Sondern ja, er macht jetzt hier mal einen Punkt. Karl Marx, das Kapital, erster Band. Ein Hörspiel von Helgard Haug und Daniel Wetzel, Rimini-Protokoll. Es sprachen Thomas Kuschinski, Lolette, Ulf Mailänder, Talibaldis Magiewicz, Jochen Noth, Christian Spremberg, Sascha Warnecke, Ralf Warnholz, Franziska Zwerg, Rainer Galke und andere. Technische Realisation und Regie: Helgard Haug und Daniel Wetzel. Aufnahmen Frank Böhle, Sebastian Brünger, Helgert Haug und Daniel Wetzel. Ton Dirk Schwibbert. Eine Gemeinschaftsproduktion von Deutschlandfunk und Westdeutschem Rundfunk 2007. Redaktion Elisabeth Panknin.